Ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde. Wow, gruselig, die beschwörende Stimme von Björn Höcke und der Ausbruch des Jubels, der danach zu hören ist. Björn Höcke auf einer Kundgebung in Thüringen, da hat er ja sozusagen die Wiederentdeckung der Männlichkeit gefordert. Und das ist eine Forderung, die aufgegriffen wird von der AfD und die ja in diesem ganzen neurechten Zusammenhang aufgegriffen wird, ist aber eine Forderung, die nicht unbedingt neu ist. Es gibt immer wieder verschiedene Gruppierungen und Gruppen, die sozusagen die Männlichkeit bedroht sehen und die eine Wiederentdeckung traditioneller Form der Männlichkeit fordern. Sowas wird Thema sein eines Vortrages, der heute Abend im Institut für Zukunft in Leipzig stattfinden wird. Ein Vortrag von Rolf Pohl. Rolf Pohl, der ist Sozialpsychologe und wird sich da eben damit auseinandersetzen, was männliche Subjektkonstitution ausmacht. Ich habe gestern im Vorfeld mit ihm über das Thema seines Vortrages gesprochen und bin da tatsächlich zunächst erstmal ausgegangen von dieser Forderung von Björn Höcke, die ihr da gehört habt, von dieser Forderung danach, dass die Deutschen ihre Männlichkeit wiederentdecken müssen. Ich habe Rolf Pohl gefragt, woher seines Erachtens diese Rückwendung zur traditionellen Männlichkeit kommt, was das für Leute sind, die solche Forderungen stellen. Ja, das ist ein sehr unterschiedliches Spektrum. Die Forderung ist ja nicht neu, wie Sie richtig gesagt haben. Sie wird in einer Bandbreite von den Männerrechtlern oder Maskulinisten oder Maskulisten, wie sie sich nennen, über christliche Fundamentalisten und bis zum rechten Rand, also Rechtspopulisten, bis zum Rechtsextremismus ja immer wieder erhoben und hängt ein bisschen zusammen mit einer Debatte oder Diskussion, die wir seit Jahren führen über die sogenannte Krise des Mannes oder den Mann in der Krise oder die Krise der Männlichkeit und so weiter. In verschiedenen Sektoren, auch die Medien führen diese Diskussion und sie hält sich deswegen so tapfer immer wieder, nicht weil es ein paar Aufrechte sind, die das immer wieder fordern, sondern weil es eben in großen überregionalen Medien auch immer wieder Thema und Platz findet. Und der Hintergrund ist der offensichtlich, dass es ein verschobener Krisendiskurs ist, der da gerade stattfindet. Nicht? Also gesellschaftliche Krisen, politische Krisen werden nicht wirklich angegangen und analysiert, woran die liegen, die auch Auswirkungen auf das Selbstverständnis von Männlichkeit haben, sondern es wird jemand Schuldiges gesucht, der für die Misere des Mannes verantwortlich ist. Und das ist die Frau, der Feminismus, die von Feminismus und der Frauenbewegung indoktrinierten staatlichen Einrichtungen und so weiter und so weiter. Das ist die Litanei, die jetzt immer wieder gepredigt wird. Und das vom Höcke ist natürlich sehr interessant, weil das ist ein Stück weit auch eine Antwort auf die Vorgänge in Köln in der letzten Silvesternacht. Ja, also das ist ja jetzt vor ein paar Monaten gewesen, seine Rede in Erfurt, wo er das gefordert hat, nicht Europa habe seine Männlichkeit verloren, die müsste wiederentdeckt werden, denn nur wenn wir männlich werden, werden wir wehrhaft und wehrhaft müssen wir werden. So war ja ungefähr der Wortlaut. Und das heißt, sie kriegen einen Aufschwung durch die Ereignisse in Köln, nicht wegen durch die Ereignisse in Köln, sondern durch die Diskussionen, die danach gelaufen sind, die Diskurse, die geführt worden sind, weil jetzt geht es nicht nur um die Wehrhaftigkeit gegen angeblich eine Schwemme von Asylbewerbern, eine Flut von Fremden und Flüchtlingen, die uns zu überschwemmen drohen und zu überfremden drohen. Der Diskurs ist ja immer nur im Kontext der Überfremdungsdiskussion. Sondern jetzt müssen wir auch noch wehrhaft werden, weil wir es endlich wieder schaffen müssen, unsere Frauen zu schützen. Und das ist ja in Köln offensichtlich misslungen. Weder von der Polizei, noch von den Partnern, die darum, noch von Deutschen, die anwesend sind. Frauen, deutsche Frauen, und diese ehemalige Pegida-Aktivistin Festerling oder AfD-Aktivistin Festerling, die hat das ja noch drastischer zugespitzt. Das war ein Angriff afro-arabischer Sexterroristen auf blonde deutsche Frauen. Und jetzt müssen wir halt wieder dazu gebracht werden, dass die Männer sozusagen ihre Frauen schützen. Dazu müssen wir auch wehrhaft werden. Dadurch kriegen diese männerrechtlichen Einschläge in diesen rechtspopulistischen Argumentationsmustern kriegen durch diese Diskurse halt natürlich nochmal einen Aufwind. Alles geht darum, oder zielt darauf hin, eigentlich die traditionelle Männerrolle wieder, also der Mann als Familienernährer, als Familienvorstand, als der Souverän, als der Selbstständige und so weiter, der Autonome und der die Sachen in der Hand hat, wieder zu etablieren oder zu reetablieren. Wir können ja vielleicht auch noch zurückkommen auf die Ursachen, die so eine Reaktion vielleicht auch hat. Sie hatten jetzt erwähnt den Maskulinismus und ich meine, das ist ja auch eine Bandbreite von Positionen. Wenn man sich so maskulinistische Sichtweisen anschaut, dann wird da wahlweise gesprochen, dass man fast in einem Matriarchat lebt, wo die Männer unterdrückt werden von den Frauen. Andere sprechen dann sozusagen von einer Diktatur der Homo-Lobby und so weiter. Und der Gender Mainstreaming ist ja dann das große feindliche Stichwort in dem Zusammenhang. Wenn wir jetzt die maskulinistische Sichtweise vielleicht so ein bisschen mit der Wirklichkeit abgleichen, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, in was für einer Gesellschaft wir leben. Also einerseits kann man ja sehen, dass in den letzten Jahrzehnten der Arbeitsmarkt immer mehr auch für Frauen geöffnet wurde. Vielleicht sehen sich da viele Männer von der Konkurrenz mit den Frauen bedroht. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob sich unsere Gesellschaft durch diese Öffnung des Arbeitsmarkts tatsächlich verändert hat. Leben wir inzwischen in einer gleichberechtigten Gesellschaft oder müssen wir immer noch von patriarchalen Strukturen sprechen? Da stecken jetzt mehrere Punkte drin. Also sagen wir mal, die volle Gleichberechtigung ist meiner Ansicht nach nicht erreicht. Und zwar nicht nur wegen der Eckpunkte, die immer angeführt werden. Ungleicher Lohn für gleiche Arbeit. In der Hierarchie wird die Luft für Frauen oben immer nach wie vor immer noch dünner. Die Frage der Unvereinbarkeit von Beruf und Familie ist weiterhin den Frauen angelastet. Die Ablehnung oder Abwertung von sogenannten Kehrtätigkeiten, die als weiblich gelten, ist immer noch sehr stark verbreitet. Aber auf einer Seite haben Sie natürlich recht, es gibt erhebliche Erosionen im Erwerbssektor, die auch Auswirkungen auf insbesondere das Selbstverständnis von Männlichkeit haben. Wenn man es mal drastisch zuspitzt, muss man sagen, dass eigentlich die Männer mit denen, also dass im Prinzip jetzt die Entwicklung im Erwerbsbereich, dass es keine lebenslange Erwerbsbiografie-Perspektive mehr gibt für Männer, aus denen sie sozusagen früher auch immer ihr Selbstverständnis und das Recht des Familienvorstands und des Souveräns genommen haben und darauf gestützt haben, das ist sozusagen erodiert. Und eigentlich sind die Männer da angekommen, wo die Frauen im Erwerbsleben immer schon angekommen sind, bei Teilzeitarbeit, bei prekären Beschäftigungsverhältnissen und so weiter. Und das ist ein Punkt, der sozusagen eine gesellschaftliche und politische Erosion bedeutet, die aber eben nicht auf die gesellschaftlichen Ursachen hin untersucht wird, sondern es wird eben dieser verschobene Krisendiskurs geführt, die Frauen sind daran schuld. Und dann haben wir sofort dieses Einheitspaket von Maskulisten bis hin zu Rechtspopulisten. Das klingt mir so danach, als ob sozusagen die Konkurrenz da eine ganz große Rolle spielt oder als ob so eine Reaktion tatsächlich eine Reaktion auf vielleicht verschärfte Konkurrenz ist. Also wenn wir einerseits eben sozusagen mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt haben, auf der anderen Seite eine Zunahme an Migrationsbewegungen, was ja auch sozusagen eine Konkurrenz zum Beispiel um Transferleistungen bedeutet. Würden Sie da zustimmen, dass da sozusagen eine Konkurrenz verarbeitet wird? Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, es ist erst die Abwehr, es ist eher, deswegen finde ich das aus einer sozialpsychologischen Perspektive interessant, was zurzeit passiert. Wir wissen ja aus der Fremdenfeindlichkeits- und Rassismusforschung zurzeit, was im Umgang, also diese heftigen Ressentiments und Abwehr gegenüber Geflüchteten, mit dem Hinweis nicht, die nehmen uns nicht nur die Frauen weg, sondern die nehmen uns auch noch die Wohnung weg jetzt und dann nehmen sie auch noch die Arbeit weg. Wie irrational das ja ist, das weiß man ja ein Stück weit. Das heißt, ich glaube, es geht hier eher um die Abwehr einer Angst vor Konkurrenz, vor Verlusten, vor Abwertung. Die Anhänger von Pegida und anderen AfD und so weiter sind ja eigentlich nicht die wirklich prekär Beschäftigten und Abgehängten, jedenfalls nicht überwiegend, sondern die glauben, dass ihnen das jetzt droht. Und jetzt müssen sie wen finden, den sie dafür verantwortlich machen können, weil die Neigung ja besteht, das zu personalisieren und nicht wirklich die Strukturen zu analysieren, die dafür verantwortlich gemacht werden können, sondern das wird verdichtet, personalisiert in zwei große Schurkengruppen. Das eine sind die Eliten in Berlin, die es zugelassen haben, dass die zweite Feindgruppe, nämlich Geflüchteten, ins Land kommen. Aber ich wollte noch einen Punkt, der hängt mir noch im Kopf von dem, was Sie vorher gefragt haben, weil die so komplex war, die Frage mit der Frage nach dem Patriarchat. Es ändert sich nichts daran, dass wir weiterhin in Gesellschaft mit dem Anspruch auf männliche Vorherrschaft leben. Das heißt nicht, dass wir im Sinne eines klassischen Patriarchats mit männlicher Herrschaft über Frauen oder der Herrschaft aller Männer über alle Frauen, sondern es sind ja durchaus Modernisierungen zu verzeichnen im Geschlechterverhältnis. Das muss man ja eindeutig sehen und eindeutig sagen. Und man kann nicht sagen, es ist alles so geblieben. Da hat sich sehr viel getan. Aber es gilt nach wie vor, dass wir eigentlich in einer Kultur männlicher Dominanz, Vorherrschaft, Hegemonie leben, was insbesondere sich in kultureller Vorherrschaft und Anspruch ausdrückt. Und dieser Anspruch ist ein Stück weit in Gefahr geraten. Und dagegen wehren die sich. Nun soll es in Ihrem Vortrag am Dienstagabend um männliche Subjektkonstitution gehen. Das heißt, männliche Geschlechtlichkeit soll da, wie ich das verstehe, aus einer subjekttheoretischen Sichtweise beleuchtet werden. Mich würde da interessieren, was das bedeutet, in diesem Zusammenhang von männlicher Subjektivität zu sprechen. Also was ist das für ein Forschungsansatz, der sich kritisch mit männlicher Subjektivierung auseinandersetzt? Das ist nicht so leicht so kurz zu erklären. Das ist ein Versuch mit Hilfe insbesondere der Psychoanalyse, also einer kritischen, reflektierten, ein Versuch der Einbeziehung der Psychoanalyse in eine Diskussion die eigentlich sehr stark von der Soziologie oder Geschichtswissenschaft und so weiter in der Männlichkeitsforschung geprägt ist und die auch da ihren, sagen wir mal, ihre wichtigsten Befunde nicht hat, unter anderem eben auch die Erkenntnis, was die Grenzen dieses Modernisierungsarguments angeht und was die Grundfesten eigentlich einer nach wie vor existierenden hierarchischen Geschlechterordnung angeht. Also die einerseits dual ist, heterosexuell orientiert, heterosexuelle Matrix, die gibt es, wird ja immer gerne diskutiert oder kritisiert. Und sie ist nach wie vor dual und ist hierarchisch angeordnet. Und meine Frage ist jetzt, was ich subjekttheoretisch nenne, mithilfe der Psychoanalyse, wie wird diese Hierarchie, wie kommt die sozusagen in die Jungs rein und in die Männer rein? Denn das ist ja nicht etwas, was sozusagen von Natur aus gegeben ist, nicht? Auch wenn es jetzt viele Versuche gibt, jetzt auch Wissenschaften zu bemühen, bestimmte wissenschaftliche Diskurse, die versuchen, dieses Argument zu stützen. Also die Hirnforschung ist da vorne weg, die Evolutionsforschung wird immer gerne benutzt. Das war ja eigentlich schon immer so, um damit sozusagen auch diesen Unterschied und die Stärke des Mannes sozusagen auch ein bisschen wissenschaftlich abzusichern. Sondern die Frage ist ja, wie erfolgt das? Und das passiert ja nicht einfach im Sinne von, da gleitet etwas von außen nach innen, also spiegelt sich im Inneren wieder, also die äußeren Verhältnisse, sondern es ist ja eine konflikthafte Auseinandersetzung mit äußeren Beziehungen, wie die sich sozusagen innerpsychisch repräsentieren. Oder wenn man es soziologisch formulieren will, in Anlehnung an Pierre Bourdieu, der davon Inkorporierung und männlichem Habitus redet. Und der Soziologie aber sozusagen mangelt ein Konzept, genau zu erklären oder zu analysieren, wie das funktioniert. Also wie diese Inkorporation, dieses Einschreiben bis in den Körper hinein eigentlich funktioniert. Von diesem Anspruch, dem Männer meiner Ansicht nach immer noch mehr oder weniger unterliegen, das heißt jetzt nicht empirisch jeder einzelne Mann, aber die Struktur ist noch so, sich nicht nur als ein anderes Geschlecht, sondern immer auch als das ein bisschen wichtigere, überlegene und Geschlecht zu setzen und diese Setzung notfalls auch bereit zu sein, wenn sie in Gefahr gerät, unter Beweis zu stellen. Deswegen nochmal auf Höcke zurückkommen, nicht? Das ist das, wir sind in Not geraten. Das Notwehrargument ist ja immer das immer wiederkehrende, gängige Argument von Rechtspopulisten, Rechtsextremisten und auch von Männerrechtlern, nicht? Es ist Notwehr. Wir sind gezwungen dazu, uns zu wehren. Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist sozusagen ja die Fragestellung, wie entsteht eigentlich Männlichkeit oder wie entsteht sozusagen in der Sozialisation sowas wie männliche Subjektivität? Können Sie da vielleicht ein paar Anhaltspunkte geben? Also ich stelle mir das auch unglaublich komplex vor, die ganze Zeit komplexe Fragen, weil so eine Sozialisation, das ist ja sozusagen, also was an verschiedenen Orten unterschiedlich stattfindet und wo ganz viele Bedingungen zusammenkommen irgendwie. Aber vielleicht können Sie doch ein paar Anhaltspunkte geben, was so grundlegende Erfahrungen sind, die in der männlichen Sozialisation eine Rolle spielen? Also da würde ich gerne, das werde ich im Vortrag noch genauer machen, in zwei Punkte hervor. Erstens, das betrifft sozusagen beide Geschlechter oder alle Geschlechter, man kann ja nicht nur von zwei Geschlechtern reden, dass wir alle in einer ganz frühen Phase unseres Lebens, also eigentlich im ersten Lebensjahr lernen, dass wir unangenehme Reize von innen und von außen versuchen, durch Projektion loszuwerden. Das ist ein Mechanismus, den wir alle drauf haben. Den behalten wir auch, nicht die Fähigkeit. Wir können alle projizieren. Wir können alle, ohne Vorurteile kommen wir alle nicht weg. Und hin und wieder die Welt mal in Schwarz-Weiß einzuteilen, machen wir alle. Die Frage ist, ist das später korrigierbar oder nicht? Und hier haben wir einen, ähnlich eigentlich wie bei der Entstehung von Fremdenfeindlichkeit, etwas Ähnliches, das eigentlich von Anfang an in den männlichen Habitus etwas eingelassen wird und eingeschrieben wird oder eingelassen wird, was so zur Grundausstattung in Anführungszeichen unter diesen Bedingungen, nicht dieses Hierarchie- und Dominanzanspruchs gehört und was sich nicht einfach Stück für Stück jetzt reinkommt nur durch die Mutter oder die erste Bezugsperson oder so, sondern das ist ein ganz langer Prozess, wo auch nachträglich bestimmte Einschreibungsprozesse oder Umschriften funktionieren, wie die Psychoanalyse sagt. Also etwas, was schon mal eine geronnene Struktur im Subjekt gewesen ist, wird nochmal wieder umgemodelt im Lichte neuer Erfahrungen später. Und da kommen die ganzen gesellschaftlichen, medialen Erfahrungen und so weiter mit rein, die bestimmte Männlichkeits- und Geschlechterbilder immer transportieren. Und dann wird plötzlich, immer wenn dieses Modell in eine Krise gerät oder in Konflikte und Krisen gerät, besteht die Neigung, diesen frühen Mechanismus, was ich Projektion nenne, Spaltung, Projektion, wieder zurückzugreifen und anzuwenden. Und einer der beliebten Feindbildungspunkte oder wo sich das immer dranhackt, sind Frauen, ist Weiblichkeit, weil die den Mann sozusagen und seinen Anspruch, der souverän zu sein, zutiefst erschüttert. Eigentlich. Insbesondere da, nicht der Mann ist sozusagen, kommt ja in ein Dilemma oder eine Zwickmühle rein. Er soll sich, insbesondere was die Ausbildung, und deswegen ist sie so wichtig, die Ausbildung der Sexualität angeht, soll er sozusagen sich heterosexuell entwickeln, ganz klar, aufs weibliche Subjekt, auf die Frauen hin bewegen, als Objekt des Begehrens. Und gleichzeitig soll er der Souveräne und der Autonome sein. Und mit dieser Art des Begehrens macht er sich aber abhängig von den Frauen. Und das ist etwas, was ihn zutiefst sozusagen in ein Dilemma mit seinem Selbstanspruch stützt. Und ich glaube, dass wir viele Formen von Gewaltförmigkeit, die von Übergriffen, die wir immer wieder, nicht besonders, wenn die Männer in einer Krise, besonders wenn sie gekränkt werden, wenn sie in Krisen geraten, wenn sie verlassen werden. Wir haben jetzt bei uns in Niedersachsen gerade einen ganz furchtbaren Fall, nicht von einem Mann, der seine Frau, die ihn verlassen hat, erst mit dem Messer angegriffen hat und dann mit einem Seil ans Auto gebunden hat und halb durch die Stadt geschleift hat, dass sie halb tot ist. Das liegt, glaube ich, immer noch im künstlichen Koma. Und ich glaube, sogar das Kind war im Auto. Also nicht diese Art von unglaublicher und das unglaublicher Brutalität ist meiner Ansicht nach Gewalt, die dann so erodiert, ist ein Ausdruck, auch sexuelle Übergriffigkeiten übrigens. Nicht, und das ist ja fast ein männliches Monopol, in Anführungszeichen, wenn man so will, gerade sexuelle Gewalt, ist Ausdruck davon, dass eigentlich dieses Infragestellen dieses männlichen Souveränitätsanspruchs durch Frauen, durch weibliche Sexualität, eigentlich ja in Frage stellen durch das eigene Begehren, was auf die Frau und die Weiblichkeit programmiert ist. Das heißt, es gibt eine innere Abwehr von Weiblichkeit und die sich häufig in Gewalt gegen Frauen zum Ausdruck bringen kann. Jedenfalls in den Gesellschaften mit männlicher Dominanz und Vorherrschaft. Nun finde ich, stellt sich bei diesem ganzen Zusammenhang ja auch so ein bisschen die Frage nach dem Ausweg, weil das, was Sie hier beschreiben, ist ja ein ganz grundlegender Prozess. Also es ist eine Sozialisation. Sie haben von einem ganz langen Prozess gesprochen, der auch irgendwie ganz tief geht. Und gleichzeitig merkt man, okay, es gibt in diesen Prozess Aspekte, womit man möglicherweise bestimmte ideologische Formen erklären kann, bestimmtes Verhalten von Männlichkeit in der Krise, bestimmtes Verhalten, das eben auch übergriffig ist, wie Sie das gesagt haben. Dann stellt sich die Frage, wenn das so ein tiefgehender, tiefliegender Prozess ist, inwiefern ist es dann da sozusagen überhaupt möglich, sozusagen Schritte hinzugehen zu einer Art von Subjektivität, die, also ich meine, jeder hat diese Beschädigung ja auch irgendwie erfahren und man kann vielleicht von einer Zwangsheterosexualität auch immer noch sprechen in unserer Gesellschaft. Ja, was für Auswege gibt es denn daraus? Also so unbeholfen vielleicht gestellt, diese Frage. Ja, das ist natürlich eine gemeine Frage, weil es gibt da keine Rezepte oder keine Anweisungen, nicht, die sich aus diesen Modellen, diesen eher theoretischen Erklärungsmodellen oder Ansätzen, automatisch sozusagen heraus ergeben. Es geben sich grundsätzliche Ansatzpunkte. Es muss etwas passieren, damit sich dieser sozusagen fast reflexhaft eintrainierte Mechanismus nicht immer wiederholt. Und dazu ist im Prinzip auch erforderlich, dass andere Erfahrungen gemacht werden, aber das reicht alleine nicht. Also wir kennen das auch dann aus dem anderen Feld der Fremdenfeindlichkeit, diese Idee, ja, wenn wir sagen, dass Fremdenfeindlichkeit nicht im Kontakt mit Fremden entsteht, also das heißt, es geht nicht wirklich um die Fremden, um die Angst vor Fremden, sondern das, was sie irrational, unbewusst irgendwie auslösen, und es geht damit um die Vorstellung und das Konstrukt des Fremden und nicht um die Personen der Fremden selber. Und an denen wird es aber festgemacht und die werden jetzt verfolgt und ihre Häuser werden angesteckt. Nicht, das ist ja sozusagen ein ähnlicher Mechanismus. Und auch da kann man sagen, ist es wichtig oder kann es wichtig sein, sozusagen durch den Kontakt versuchen, da Lernprozesse in Gang zu setzen. Aber wir wissen, dass das begrenzt ist. Das wissen wir schon schon lange, nicht? Seit den 90er Jahren, wo das ja auch versucht worden ist, in dieser ersten großen Welle nach der sogenannten Wiedervereinigung, der ersten großen Welle von Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Angriffen auf Asylbewerberheime, Übergriffe, wo wir auch Tote hatten, also wo es wirklich Mordopfer gegeben hat, dann solche, nicht zum Beispiel für rechtsradikal gewalttätige Jugendliche Reisen nach Israel zu organisieren, um in der Hoffnung, wenn die sehen, die Juden sind nicht so schlimm, wie er immer denkt, dass das zu einer Korrektur führt, das hat zu nichts gebracht, nicht diese Art von Sozialarbeit. Aber trotzdem ist es ein wichtiger Ansatzpunkt. Also man muss muss ganz verschiedene Ebenen, Wege und Orte finden, wo man versucht, diese sich festsitzenden Strukturen zu erschüttern. Und da muss man bei sich selbst anfangen. Dazu gehört Selbstreflexion dazu. Dazu gehört wichtig Beziehungsarbeit dazu. Letztendlich gehört aber auch eine politische Arbeit dazu. Denn sozusagen erst wenn im politischen Rahmen und gesellschaftlich wirklich auch eine, wie Sie vorhin meinten, also Gleichberechtigung, also ein Begegnen sozusagen, denn erst dann ist ein Begegnen der Geschlechter auf Augenhöhe im Prinzip möglich. Und da ist noch viel langer Weg dahin. Also ich kenne das in Arbeiten, die bei mir geschrieben werden, wie tief diese inneren Einstellungen eigentlich sitzen, nicht, wenn man da empirisch so nachfragt, selbst bei denen, die inzwischen von der politischen Aufklärung her einen ganz anderen Prozess eingenommen haben. Aber wenn es hart auf hart kommt und innen tief drin sitzen dann immer noch so bestimmte tief verwurzelte Einstellungsmuster. Man kommt da wirklich sehr schwer dran. Deswegen gibt es kein probates Mittel oder Rezept, sondern man muss versuchen, diesen Projektionsmechanismus zu durchlaufen.